Es ist Frühling. Wir stehen vor dem Anatomischen Institut. Elisabeth will es betreten und sieht sich noch einmal fragend um. Aber es ist nirgends eine Seele zu sehen. Nur ein junger Polizist, Alfons, kommt langsam auf Elisabeth zu. Entschuldigen's bitte. Aber ich suche nämlich die Anatomie. Das Anatomische Institut? Dort, wo man halt die Leichen zersägt. Das dort ist das hier. Dann ist es schon gut. Geben's nur acht, Fräulein. Da drinnen stehen die Köpfe in Reihe und Glied. Ich habe keine Angst vor den Toten. Ich auch nicht. Mir graust es noch lange vor nichts. In diesem Sinne? Elisabeth sieht dem Polizisten spöttisch nach, dann fasst sie sich ein Herz und zieht die Klingel des Instituts. Sie wünschen? Ich möchte hier jemand Zuständigen sprechen. In was für einer Angelegenheit? In einer dringenden Angelegenheit. Haben Sie einen Angehörigen Toten bei uns? Es dreht sich um keinen Angehörigen Toten. Es dreht sich um mich selbst, persönlich. Ich bin der Präparator. Sie können sich mir ruhig anvertrauen. Man hat mich nämlich extra darauf aufmerksam gemacht, dass man hier seinen Körper verkaufen kann. Das heißt, wenn ich einmal gestorben sein werde, dass dann die Herren da drinnen mit meiner Leiche im Dienste der Wissenschaft machen können, was die Herren nur wollen. Dass ich aber dabei das Honorar gleich ausbezahlt bekomme. Schon jetzt. Das ist mir neu. Man hat mich aber extra darauf aufmerksam gemacht. Wer denn? Eine Kollegin. Was sind Sie denn von Beruf? Jetzt habe ich eigentlich nichts. Soll ja noch schlechter werden. Aber ich lasse den Kopf nicht hängen. Seine eigene Leiche verkaufen. Auf was die Leute noch alles kommen werden. Man möchte doch nicht immer so weiter. Der Präparator holt aus seiner Tasche eine Tüte Vogelfutter und füttert damit die Tauben, die vom Dach herabfliegen. Sie kennen den Präparator gut und fressen ihm aus der Hand. Jetzt begleitet der Oberpräparator einen Baron mit Trauerflor aus dem Anatomischen Institut ins Freie. Wird prompt erledigt, Herr Baron. Und abermals mein innigstes Beileid. Danke, Herr Oberpräparator. Ich mache mir die heftigsten Vorwürfe. Aber die staatsanwaltschaftlichen Erhebungen haben doch die völlige Haltlosigkeit der gegen Herrn Baron erhobenen etwaigen Beschuldigungen ergeben. Wir alle sind in Gottes Hand. Trotzdem, ich stand vor Verdun und an der Somme. Aber nichts hat mich so erschüttert wie diese Katastrophe gestern. Wir waren ja erst seit 3 Monaten verheiratet. Und ich steuerte den Unglückswagen zwischen Lechbruck und Steingaden. Nur gut, dass der Leichnam freigegeben ist. Augenblick, bitte. Sie füttern schon wieder die Tauben? Was bilden Sie sich denn ein? Sauschtalt sowas! Drinnen liegen die Finger und die gurgeln nur so herum, dass es eine wahre Freude ist. Tun's die beiden Herzen und die halberte Milz gefälligst in die Schublad. Kreuzkruzifix ist das aber eine Schlamperei. Aber Herr Oberpräparator, das Fräulein dort wollte doch ihre Leiche verkaufen. Ihre Leiche? Schon wieder? Beispiellos. Wir haben es zwar schon, weiß Gott, wie oft dementiert, dass wir keine solchen lebendigen Toten kaufen. Aber die Leute glauben halt den amtlichen Verlautbarungen nicht. Die bilden sich gar ein, dass der Staat für ihren Korpus noch etwas zahlen wird. Gar so interessant kommen sie sich vor. Immer soll nur der Staat helfen. Der Staat. Eine völlig beispiellose Ansicht über die Pflichten des Staates. Wird schon noch anders werden, Herr Baron. Hoffentlich. Telefon, Herr Oberpräparator. Wer, ich? Es dreht sich etwas um das Gutachten in Sachen Leopoldine Hackinger aus Brünn. Herr Oberpräparator sollen sofort in die Klinik zum Professor. Sofort. Pardon, Baron. Die Kapazitäten kriegen's mir scheint nicht heraus, an was das diese Sudetendeutsche gestorben ist. Die Pflicht ruft. Oh, bitte. Und abermals mein innigstes Beileid. Oh, danke. Habe die Ehre, Herr Baron. Wiedersehen, Herr Oberpräparator. Ein schlechter Mensch. Die armen Tauben. Glauben's mir, Fräulein. Das Beste ist, Sie springen zum Fenster hinaus. Sie sind aber ein sehr freundlicher Mann, Herr Präparator. Ich meine es gut mit Ihnen. Wer kauft eine Leiche heutzutage? Morgen ist auch ein Tag. Es wird nicht anders. Das glaube ich nicht. Nein, das lasse ich mir auch von Ihnen nicht nehmen, dass ich noch einmal Glück haben werde. Sehen's, zum Beispiel, wenn ich jetzt meine Leiche hätte verkaufen können, nämlich um 150 Mark... 150 Mark? Jawohl. Sie Kind. Wie belieben? Was ist denn Ihr Vater von Beruf? Ein Inspektor. Inspektor? Respekt. Aber er kann mir halt auch nicht unter die Arme greifen, weil meine Mama im März das Zeitliche gesegnet hat und da hat er gleich so viel Ausgaben gehabt damit. Was ist schon so ein lumpiger Präparator neben einem Inspektor? Respekt, Fräulein. Sehen's? Wenn ich jetzt 150 Mark hätte, dann könnte ich jetzt meinen Wandergewerbeschein haben und dann wird sich mir die Welt wieder öffnen. Weil ich mit einem Wandergewerbeschein schon morgen eine sozusagen fast selbstständige Position bekommen tät in meiner ursprünglichen Branche, aus der ich herausgerissen worden bin durch die Zeitumstände. Was war denn das für eine Branche? Hüftgürtel, Korsett en gros, auch Büstenhalter und dergleichen. Interessant. Wo bist du, goldene Zeit? Da. Schaut's mal her, das Foto. Ein netter Hund. Mein Rehpinscher. Aufgeweckt. Und scharf. Leider ist er mir verreckt. Schade. Das war sein Pfiff. Da ist er dann immer gekommen. Aber das freut mich von Ihnen, dass Sie mit dem armen Bursche sympathisieren. Wie heißen denn Sie mit dem Vornamen? Elisabeth. Die Kaiserin Elisabeth von Österreich. Das war auch ein gutes, braves Weiberl. Aber trotzdem ist sie halt einem ruchlosen Attentat zum Opfer gefallen. In Genf. Überhaupt der Völkerbund. Alles ruchlos. Jetzt habe ich halt noch meine Schmetterlingssammlung und den Kanari. Und gestern ist mir eine Katz zugelaufen. Interessiert Ihnen ein Aquarium? Wie belieben? Ich hätte auch ein Terrarium. Terrarium eher. Also dann, kommen Sie halt mal zu mir, Sie Fräulein Inspektor. Vielleicht. Der Oberpräparator kehrt aus der Anatomie zurück. Er erblickt den Präparator und fährt ihn an. Na, das sind ja saubere Zustände. Statt die Tumors endlich zu katalogisieren, treiben Sie sich da mit dem schönen Geschlecht herum. Irrtum, Herr Oberpräparator. Das Fräulein ist eine verarmte Zollinspektortochter. Zollinspektor? Jawohl. Und wenn jetzt diese Zollinspektortochter 150 Mark hätte, dann hätte sie auch ihren Wandergewerbeschein und die Welt würde sich ihr wieder öffnen. Ach, ich weiß, dass Sie mich für unfähig halten, Herr Oberpräparator, weil ich ein Aquarium habe und weil ich die Tauben füttere und weil ich ein gutes Herz habe. Zur Sache! Zur Sache? Ich werde dieser Zollinspektortochter unter die Arme greifen. Das steht bei mir felsenfest. 150 Mark. 150 Mark? Das Fräulein wird es mir schon zurückerstatten. Mir scheint, Sie glauben noch an Wunder, Sie leichtsinniger Patron. Was haben Sie denn da mit dem Finger? Verletzt? Infiziert. Doch nicht an einem Leichnam. Natürlich. Eben zuvor an diesem komplizierten Fall aus Brünn. Passen's nur auf, Herr Oberpräparator. Es tut nicht weh. Das ist verdächtig. Wenn ich mir zum Beispiel meine Schmetterlingssammlung betrachte, dann denke ich immer, es dreht sich halt alles nach einer höheren Ordnung. Zur Sache. Kommen's. Die Pflicht ruft. Im Kontor der Firma Irene Prantl. Die Prantl hantiert an ihrem Schreibtisch mit Abrechnungen. Sie hat es recht wichtig. Vor ihr sitzen eine Frau Amtsgerichtsrat. Im Hintergrunde stehen Wachspuppen mit Korsett, Hüfthalter, Büstenhalter und dergleichen in Reih und Glied. Allerhand Hochachtung, Frau Amtsgerichtsrat. 7 Hüfthalter, 6 Korsett, 11 Paar Straps in knapp 3 Tagen. Gratuliere, gratuliere. Sie haben es los. Besser als manche Berufsverkäuferin. Ein Talent. Mein Gott, Frau Prantl. Unser Eins hat halt so seine bestimmten gesellschaftlichen Bekanntenkreise, die wo einer Frau Amtsgerichtsrat kaum einen Korb geben wollen. Zu bescheiden, zu bescheiden. Das Verkaufen ist heutzutage kein Kinderspiel. Die Leute schlagen einem die Tür vor der Nase zu. Aber es bleibt doch dabei, wenn jemand fragen sollte, Dann sagen Sie selbstredend, ich verkaufe das nur von wegen persönlicher Zerstreuung und so. Ist doch sonnenklar. Wollte sagen, bleibt unter uns. Bei diesen schweren Zeiten muss man auch dem eigenen Manne unter die Arme greifen. Der verdient jetzt noch ganze 600 Mark. Da wird abgebaut und abgebaut. Aber die Herren Landgerichtsdirektoren und Ministerialräte... Moment. Ja? Sollen wir gleich herein? Grüß Gott, tritt ein, zeig's her. Haben Sie Ihr Pensum hinter sich? Bitte, hier. Was? Zwei Paar Straps, einen Hüftgürtel und ein Korsett? Das ist doch radikal nichts. Das Verkaufen ist heutzutage kein Kinderspiel. Die Leute schlagen einem die Tür vor der Nase zu. Also nur keine Gemeinplätze. Sie als Vertreterin müssen bei der Kundschaft den Schönheitssinn entwickeln. Jetzt, wo das ganze Volk Gymnastik treibt, wo man überall nackerte Weiber sieht, das ist doch für unsere Branche die beste Reklame. Sie müssen ihnen heute mehr an die Herren der Schöpfung halten. Mir ist noch kein Mannsbild begegnet, das wo keinen Sinn für Strapsgürtel gehabt hätte. Wie war es denn in Kaufbeuren? In Kaufbeuren war nichts. Wieso hernach nichts? Kaufbeuren war doch immer phänomenal. Ich war aber nicht in Kaufbeuren. Sondern? Ich wollte nämlich Zeit sparen und bin mit einem Auto gefahren. Und zwar direkt in der Luftlinie. Aber plötzlich hat die Ölzufuhr ausgesetzt und ich habe in einer Scheune im Walde übernachtet. Im Wald? Meinen's, ich zahl umsonst? Wenn Sie da mit derartigen Luftlinien weitermachen, haben Sie bis zum jüngsten Gericht die 150 Mark noch nicht hereingearbeitet, die wo ich Ihnen für Ihren Wandergewerbeschein vorgestreckt habe. Aber das war doch eine höhere Gewalt. Eine Blutvergiftung oder von der Trambahn herausfallen und einen Haxen brechen, das lasse ich mir noch gefallen. Aber den Luxus von einer höheren Gewalt habe ich, Irene Brandl, mir noch nicht geleistet. Ich kann doch schließlich nichts dafür. Schauen's nur nicht gar so geschmerzt, Sie, Fräulein, höhere Gewalt. Schauen's doch nur die Frau Amtsgerichtsrat an. Frau Amtsgerichtsrat hätten es gar nicht so notwendig und machen es aus purer Zerstreuung und haben den vierfachen Umsatz. Der Präparator des Anatomischen Instituts stürzt herein und fährt sogleich auf Elisabeth los. Er ist außer Rand und Band. Da sind Sie ja, Sie Betrügerin, Sie Hochstaplerin, Sie. Ihr Vater ist ja gar kein Zollinspektor. Wenn Sie mir das gleich gesagt hätten, dass er kein Zollinspektor ist, sondern bloß so ein... Versicherungsinspektor. Ja, glauben Sie denn, ich hätte Ihnen hernach eine Existenz verschafft. Aber das habe ich doch niemals behauptet. Jawohl, haben Sie das behauptet. Nein, nie. Zollinspektor, Zollinspektor, Zollinspektor. Halt, Entschuldigen Sie, meine Herrschaften, dass ich so aus heiterem Himmel... Aber neben einem Versicherungsinspektor ist er sogar noch ein lumpiger Präparator eine Kapazität. Und diese gefährliche Person dort hat mir mein gutes, bares Geld herausgelockt. Ist ja gar nicht wahr. Ruhe! Ruhe! Fräulein, Fräulein, wer schreit, hat Unrecht. Unrecht, jawohl. Jetzt sage ich kein Wort mehr. Tät Ihnen so passen. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Ich bin nämlich ein herzensguter Mensch. Aber ich vertrage es halt nicht, dass man mich belügen tut. Ich habe nicht gelogen. Geh, so halten Sie doch endlich den Mund, Fräulein. Bitte ich mir aus. Kommt diese Person da zu mir in die Wohnung, schleicht sich in meine väterlichen Gefühle hinein... Und ich zeige mein Aquarium und habe ihr ein Buch über Tibet geliehen. Und obendrein kaufe ich ihr auch noch einen Wandergewerbeschein. Und derweil ist der ihr Vater gar kein Zollinspektor. Ich habe mich nämlich erkundigt. Schon wegen meiner inneren Sicherheit als Mensch, weil sich meine Umgebung immer lustig gemacht hat über mein weiches Herz. Wandergewerbeschein? Was denn für Wandergewerbeschein? Den hat doch die dort von mir. Was? Von Ihnen auch? Das ist doch der Usus im Betrieb. Die Firma streckt den Angestellten die Möglichkeit zum Arbeiten vor. Und die Angestellten arbeiten es ab. 150 Mark. 150 Mark? Das ist Betrug. Ich bin doch keine Betrügerin. Darauf kommt es auch nicht an, Fräulein, sondern ob der Tatbestand des Betruges erfüllt ist. Darauf kommt es an. Sonst wird sich ja die ganze Justiz aufhören. Herr Präparator, Sie werden Ihr Geld schon wiedersehen. Nein. Doch, jeden Pfennig. Wann? Ich werde es schon abarbeiten. Wieso? Zwei Paar Straps, ein Hüfthalter und ein Korsett und höhere Gewalt. Geben Sie mir auf der Stelle mein Geld zurück, Sie. Ich habe es jetzt nicht. Aber Ihren Wandergewerbeschein haben Sie doch von mir. Das schon. Na also. Aber das Geld von dem Herrn, habe ich zu etwas Dringenderem gebraucht. Das wird ja immer interessanter. Meinetwegen. Ich habe es zu einer Geldstrafe gebraucht. Was? Sie haben mit der Justiz schon etwas gehabt? Eine Vorbestrafte sind Sie also. Aber Ihnen bringe ich noch in das Zuchthaus. Das garantiere ich Ihnen. Ich war Ihr letztes Opfer. Gediegen, sehr gediegen. Wenn der Herr das beschwört, das mit dem Zollinspektor und Versicherungsinspektor, dann werden Sie verurteilt. Zuchthaus! Aber was? Nur Gefängnis und sonst nichts. Circa 14 Tage. Jetzt werden alle denken, dass ich die größte Verbrecherin bin. Gedanken sind zollfrei. Und besonders, wenn man es einem verschweigt, dass man schon vorbestraft ist. Ich bin doch nicht verpflichtet, Ihnen das zu sagen. Also nur nicht so von oben herab. Dieser Skandal ist eine Affenschand. Sie gehen natürlich fristlos. Jetzt bleiben Sie aber nur da, bis das die Polizei kommt. Mich geht's ja nichts an. Aber vorbestraft ist immer schon arg. Ich bin vorbestraft, weil ich ohne Wandergewerbeschein gearbeitet habe. Und da hat man mir eine Geldstrafe von 150 Mark hinaufgehaut. Bezahlbar in Raten. Aber dann ist alles fällig geworden und ich hätte dafür in das Gefängnis gehen müssen. Und meine Zukunft wäre wieder in das Wasser gefallen. Und so habe ich dafür dem Herrn Präparator sein Geld aufgebraucht. Also tun's nur nicht viel leugnen und zeigen's ihn nicht gescheiter, als wie der Richter ist. Mein Mann ist ja ein braver Mensch. Aber tun's die Verhandlung nur ja nicht in die Länge ziehen durch unnötige Verteidigung. Wenn ich zu Haus beim Mittagessen sitze und vergeblich auf ihn wart und er kann nicht weg, weil die Sitzung so lang dauert, dann hört auch bei ihm das Verständnis auf. Wissen's, die Angeklagten müssen halt auch ein Einsehen haben, dass schließlich der Richter auch nur ein Mensch ist. Vor dem Wohlfahrtsamt. Eine Gruppe debattierender Kunden des Wohlfahrtsamtes, und zwar eine Arbeiterfrau, ein älterer Buchhalter und ein Fräulein namens Maria. Auch Elisabeth ist dabei. Jetzt humpelt ein Invalide heran. Bravo, bravo. Jetzt wollen die da drin im Wohlfahrtsamt auch nicht zuständig sein. Jetzt soll ich wieder woanders hin. Kreuzkruzifix. Sie müssten halt zur Invalidenversicherung. Invalidenversicherung sagt, das geht Ihnen nichts an. Das geht die Berufsgenossenschaft was an. Berufsgenossenschaft sagt, meine Füße wären vor dem Unfall auch schon schlecht gewesen, weil ich vorher schon Krampfadern und Plattfüße gehabt hätte. Und der Herr Sachverständige hat es mir ins Gesicht hineingesagt. Ich könnte schon längst ohne Stock promenieren, wenn ich nur möchten tät. Bei mir ist das noch schlimmer. Wieso? Weil wir eine Familie von 7 Köpfen sind und das 8. ist unterwegs. Aber weil mein Vater in der Woche 40 Mark heimtragt, ziehen's mir sogar noch etwas ab. Alles Schwindel. Mir wollen die auch nichts geben, weil mein Vater noch etwas verdient. Was ist er denn, Ihr Vater? Versicherungsinspektor. Entschuldigen Sie, aber jetzt muss ich lachen. Hat einen Inspektor zum Vater. Versicherungsinspektor. Ist ja wurscht. Oho. Dummheit und Stolz wachsen auf einem Holz. Hat ein Zuhause und nützt es nicht aus. Bei mir hat das einen bestimmten Grund. Hast denn gar etwas angestellt? Sieht man es mir denn an? Was haben Sie denn angestellt? Nichts. Aber eingesperrt hat man sie doch. Mir können Sie das ruhig sagen. Ich weiß, wie das kommt. Das sind lauter kleine Paragraphen, aber du bleibst hängen. Wenn man schon etwas anstellt, dann müsste sich aber auch rentieren tun. Elisabeth schweigt. Es ist inzwischen Nacht geworden und die beiden Fräulein sitzen nun allein auf dem Sockel des Vorgartengitters, in dem Lichte, das aus den Fenstern des Wohlfahrtsamtes herausstrahlt. Waren Sie schon einmal verheiratet? Nein. Wissen Sie, mein Vater und ich, wir sind zwei verschiedene Personen. Zum Beispiel, wie ich das Licht der Welt erblickt habe, da war er ganz außer sich, dass ich nur ein Mädel bin. Und das hat er mir dann fortgesetzt nachgetragen. Dabei hat er aber Allüren wie ein Weltmann. Alle Männer sind krasse Egoisten. Bei Ihnen ist halt der Richtige noch nicht gekommen. Möglich? Der kommt ganz überraschend, wenn man gar nicht denkt. Mir ist von 10.000 Männern höchstens einer sympathisch. Das schon. Was machen's denn jetzt? Nichts. Wir könnten eigentlich per Du sein. Gewiss. Geh, komm mit. Schauen wir mal davor. Da sitzt schon einer drin, der uns ein Schinkenbrot kauft. Also nur das nicht. Warum? Nein, aus Selbsterhaltungsprinzip nicht. Da staunt der Fachmann und der Laie wundert sich. Jetzt erscheint der Baron mit dem Trauerflor. Er sieht etwas ramponiert aus, müde und verbittert. Maria erblickt ihn und starrt ihn an. Kompliment, Madonna. Ich habe schon befürchtet, dass du vielleicht nicht erscheinst. Ehrensache. Ah. Küss die Hand. Wieso? Du kennst meine fremde Freundin da? Fremd? Ursprünglich wollten sie doch ihre werte Leiche verkaufen. Leiche? Ja. Ja. Das waren bessere Zeiten. Damals hatte ich noch meine Generalvertretung. Likör. Jetzt bin ich bei der. Hugo, fällt dir denn nichts auf an mir? Ich wüsste es nicht, momentan. Da. Ich hatte halt vorgestern 2 Stiftzähne davon. Weißt, meine beiden Zähne waren doch ganz bruch und schwarz. Ein Kriminalbeamter kommt näher. Maria bemerkt ihn und zuckt zusammen. Sie kommen mit. Sie wissen genau, warum. Ich weiß gar nichts. So, Sie wissen gar nichts. Und meine Manschettenknöpfe? Jesus Maria. Wer hat sie mir denn gestohlen? Kriminalpolizei, Sie kommen mit. Du hast mich verschuftet? Sie sind augenblicklich ruhig. Du, dem ich 3 Mark geliehen hab? 3 Mark? Halten Sie Ihren Mund! Kompliment, Madonna. Du Sau, du Dreckige. Maul halten, vorwärts! Au! Au! Der Polizist Alfons kommt rasch auf das Geschrei hin herbei und fragt Elisabeth. Was hat sich denn da abgespielt? Nichts. Es ist bloß ein Fräulein verhaftet worden. Wegen nichts. Okay, das gibt es doch gar nicht. Was starren Sie mich denn so an? Ist das denn verboten? Sie erinnern mich nämlich an eine liebe Tote von mir. Sie reden so mystisch daher. Welche Richtung gehen Sie denn jetzt? Wollen Sie mich gar begleiten? Ich habe heute keinen Dienst mehr. Ich gehe lieber allein. Haben Sie die Polizei nicht gern? Wieso? Weil Sie nicht wollen, dass ich Sie begleite. Es muss doch auch Polizisten geben, Fräulein. In jedem von uns schlummert zum Beispiel ein Eisenbahnattentäter. In mir nicht. Okay, das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch gar nicht. Sie tun ja direkt, als wären Sie schon einmal hingerichtet worden. Es kümmert sich keiner darum. Man darf die Hoffnung nicht sinken lassen. Ach, das sind Sprüche. Ohne Glaube, Liebe, Hoffnung gibt es logischerweise kein Leben. Das resultiert alles voneinander. Sie haben leicht reden. Als Staatsbeamter in gesicherter Position. Wir müssen doch alle mal sterben. Hören Sie mir auf mit der Liebe. Fräulein, jetzt hören Sie mich aber genau an. Nämlich, ich beobachte Sie hier vor dem Wohlfahrtsamt bereits schon seit Tagen. Weil Sie mich halt auch erinnern tun. An eine liebe Tote, wie gesagt. Wer war denn diese Tote? Meine Braut. Wir waren nämlich ein Herz und eine Seele. Aber sie hatte es mit der Leber zu tun und jetzt geht mir direkt etwas ab. Warum lächeln Sie da? Nur so. Sie sind anscheinend sehr verbittert. Was war denn jetzt das? Mir scheint, die schießen wieder aufeinander. Also das ist ja schon schier zum Verrücktwerden, dieser latente Bürgerkrieg. Ich schau nur mal nach und bin gleich wieder da. Warten Sie bitte auf mich. Gut. Es nähern sich Herr und Frau Amtsgerichtsrat. Geh jetzt hinein, August, in das Wohlfahrtsamt und sag es dem Herrn Regierungsrat, dass du ihm heute Abend leider nicht zur Verfügung stehen kannst. Denn du musst dich auch mal deiner Ehehälfte widmen. Ich gehe aber nur ungern ins Kino. 2 Stunden ohne Zigarre. Oh, das tut dir gut. So denk doch an deinen Darm. Ja, der Sanitätsrat hat mich erst gestern wieder gewarnt. Mich hat er auch gewarnt, dass ich wegen meiner Drüsen nicht so viel Treppen steigen soll. Musst du den Korsette verkaufen? Kompletter Irrsinn. Ich will doch nicht um jeden Pfennig bei dir betteln. Versündige dich nicht. Was weißt denn du schon von der großen Not, wo man doch Tag aus, Tag ein die armen Leute verurteilen muss, zu guter Letzt bloß, weil sie kein Dach über dem Kopf haben? Dann würde ich sie halt nicht verurteilen. Hermine! Der Amtsgerichtsrat geht widerwillig in das Wohlfahrtsamt. Frau Amtsgerichtsrat erblicken nun Elisabeth. Sie fixieren sich, aber Elisabeth will niemand mehr kennen aus ihrer Vergangenheit. Komisch. Wir kennen uns doch. Bitte, kennen Sie mich nicht, Frau Amtsgerichtsrat? Also nur keine Angst, Fräulein. Mich geht es ja nichts an. Aber wie viel haben Sie denn bekommen? 14 Tage. Sehen's, das habe ich Ihnen gleich gesagt. Aber ohne Bewährungsfrist. Ohne? Weil ich halt vorher schon die Geldstrafe gehabt habe. Wenn ich nur wüsste, was ich verbrochen habe. Oh, ich weiß, wie das zugeht. Mir müssen Sie das nicht erzählen. Lauter Ungerechtigkeiten. Und eine neue Stellung haben Sie natürlich auch keine. Nein. Aber zuvor habe ich einen Herrn kennengelernt. Und dieser Herr hat mir von seiner toten Braut erzählt. Das Beste für Sie wäre allerdings heiraten. Ich sage nicht nein. Man könnte Ihnen gratulieren. Wir haben uns durch einen Zufall kennengelernt. So fängt's an. Kenn ich, Fräulein, kenn ich. Vielleicht ist das der große Zufall in meinem Leben. Was ist er denn, der Herr Bräutigam ins B? Staatsbeamter. Staatsbeamter? Weiß er denn etwas von Ihren 14 Tagen? Nein. Das müssen Sie ihm aber schon sagen. Dort kommt er. Wo? Was, ein Polizist? Ja. Na, mich geht es ja nichts an. Alles Gute, Fräulein. So, jetzt bin ich frei. Sie haben einen Unbeteiligten erschossen. Was will denn diese Frau dort von Ihnen? Ich kenne sie nicht. Weil sie uns so anstarrt. Vielleicht verwechselt sie uns. Man verwechselt doch leicht einen Menschen. Das schon. Zwar, wenn ich als Staatsgewaltsorgan zwei Menschen miteinander verwechseln tät, das wäre nicht gut für meine Karriere. Ist das bei Ihnen wirklich so streng? Sehr. Und oft schon direkt ungerecht. Ist Ihnen denn kalt? Ja. Sehr? Ziemlich. Ich tät Ihnen schon gern meinen Mantel umhängen, aber das ist mir verboten. Der Mantel ist halt immer im Dienst. Pflicht ist Pflicht. Kommen's. Hier zieht es so grausam. Der Herr Amtsgerichtsrat verlässt das Wohlfahrtsamt wieder. Seine Gattin geht auf ihn zu. Du, August. Ja? Dort drüben geht das Fräulein von der Prantl. Das war doch der Betrugsfall mit dem Versicherungsinspektor und Zollinspektor. Keine Ahnung. Aber du hast sie doch verurteilt. Möglich. Dass du ihr aber keine Bewährungsfrist gegeben hast, das war ungerecht von dir. Kümmere dich um deine eigenen Ungerechtigkeiten, Hermine. Elisabeths möbliertes Zimmer. Der Polizist Alfons liegt in Unterhosen im Bett und döst vor sich hin. Elisabeth kocht Kaffee. Draußen scheint die Oktobersonne. Die Gardinen sind halb heruntergelassen und das Ganze ist ein Bild des glücklichen Friedens zweier liebender Herzen. Wie lang, dass diese Blumen sich halten. Schon 5 Tage. Das hätte ich jetzt aber ursprünglich nicht gedacht, dass du mir weiße Herbstastern kaufen wirst. Mir hat das sofort deine innere Stimme gesagt. Trotzdem. Hast gedacht, so ein schneidiger Polizist, das ist ein leichtlebiger Falter. Der möchte nur eine mit viel Geld. Weit gefehlt. Ich schätze eine Frau höher ein, die von mir abhängt, als wie umgekehrt. Kriege ich noch ein Küsschen? Hier hast den Kaffee. Mm. Und hier hast das Küsschen. Ich bin ja nur froh, dass es schon heute ist. Ständig erhöhte Alarmbereitschaft. Gut, dass die blöden Wahlen vorbei sind. Erst vorgestern Nacht haben sie wieder einen Kameraden von mir erschossen. Es müssen halt immer viele Unschuldige dran glauben. Das lässt sich nicht umgehen in einem geordneten Staatswesen. Das sehe ich schon ein, dass es ungerecht zugehen muss, weil halt die Menschen keine Menschen sind. Aber es könnte doch auch ein bisschen weniger ungerecht zugehen. Also, das ist Philosophie. Was gefällt dir eigentlich an mir? Alles. Aber welches Wort würde denn am besten zu mir passen? Ich weiß es nicht. Okay, das wirst du doch wissen. Du hast dich etwas verändert, Alfons. Früher warst du trauriger. Wie das? Halt melancholischer. Noch melancholischer? Wieso noch melancholischer? Psst, niemand zu Hause. Wer kann das sein? Kriminalpolizei. Jesus Maria. Polizei? Und ich lieg da. Ausgerechnet Bananen. Ja. Schließ die Schranktür hinter mir zu. Ja. Geduld bringt Rosen. Ich hab sie wohl im Schlaf gestört. Warum? Sie wissen genau, warum. Ich bin heute nicht ganz auf dem Damm. Es gibt allerdings Leute, die haben Nachtdienst und sind deshalb untertags ruhebedürftig. Wie meinen Sie das? Fräulein pflegen wohl Sockenhalter zu tragen. Was will man denn von mir? Sie haben von der Polizei einen Unterkommensauftrag gekriegt. Darauf steht, dass Sie sich innerhalb 3 Wochen um ein einwandfreies Unterkommen umsehen sollen. Aber Sie haben weder Arbeit, doch haben Sie nachgewiesen, dass Sie sich um eine solche bemüht haben. Kümmern Sie sich doch um die Leute, die kein Unterkommen haben. Keine Hetzreden, bitte. Polizeiwidrig ist nicht, wer kein Unterkommen hat. Polizeiwidrig ist nur, wer dadurch die öffentliche Ordnung gefährdet. Aber ich gefährde doch nicht die öffentliche Ordnung. Solange Sie sich nicht über Ihre Einkünfte ausweisen können, ist das fraglich. Für mich wird schon gesorgt. Eben. Diese freundliche Fürsorge interessiert uns. Das habe ich doch schon früher angegeben. Ich erhalte von meinem Bräutigam 20 Mark in der Woche. Davon lebe ich. Wer ist denn dieser Bräutigam? Sie nennen also den Namen nicht? Nein. Und warum nicht? Weil ich meinem Bräutigam Kraft seiner Position eventuell Schaden täte. Hübsch, sehr hübsch. Eventuell sind bei diesen 20 Mark mehrere Bräutigams beteiligt. Das ist eine Unverschämtheit! Immer nur schön ruhig, Fräulein. Sie entschuldigen, wenn ich indiskret werde. Der Oberinspektor öffnet plötzlich den Kleiderschrank und ist nicht überrascht, einen Mann darin zu finden. Aber dass dieser Mann ein Polizist in Unterhosen ist, der von seiner Uniform nur den Rock und die Mütze anhat, scheint ihn etwas peinlich zu berühren. Sie hier? Es ist alles wahr, was das Fräulein gesagt hat, Herr Oberinspektor. Bitte, Fräulein, lassen Sie uns mal etwas allein. Sei so gut. Bitte. So, hier verbringen Sie also Ihre freien Stunden? Wenn ich eine Aufklärung geben darf, Herr Oberinspektor, hier liegt bestimmt ein Irrtum vor. Das Irrtum? Mensch, wie kommen Sie zu dieser Frau? Wir haben Sie doch im Auge, dass Sie zu einer bestimmten Damenkategorie gehört. Damenkategorie? Wahrscheinlich. Aber nein, Herr Oberinspektor. Kennen Sie sie denn überhaupt? Kennen, jawohl. Und wollen Sie heiraten? Ich habe es vor, Herr Oberinspektor. Wie alt sind Sie denn? 24, Herr Oberinspektor. Das alte Lied. Aber das mit den 20 Mark stimmt genau, Herr Oberinspektor. Monatlich 80 Mark. Sie sind doch auch nicht so fürstlich bezahlt. Meine Eltern unterstützen mich. Was ist denn Ihr Vater? Schreinermeister. Na, dann hätten Sie lieber Schreiner werden sollen. Wie verstehen das, Herr Oberinspektor? Bedauere, aber Sie scheinen es nicht zu ahnen, wen Sie da an den Traualtar führen wollen. Ihre Braut hat doch wegen Betrug bereits 14 Tage Gefängnis hinter sich. Gefängnis? Betrug. Abgesehen von einer Geldstrafe, die sie sich auch schon mal geholt hat. Dass diesen Damen derlei Verbindungen mit der Polizei ganz erwünscht sind, das ist ja menschlich verständlich. Aber ob es Ihrer Karriere sehr förderlich ist... Keine Ahnung. Na also. Kommen Sie herein. Betrug. Stimmt's? Es ist aus. Gefängnis? Ja. Du, Elisabeth, warum hast du mir das alles verschwiegen? So frag mich doch nicht so saudumm. Besten Dank, Herr Oberinspektor. Bitte, bitte. Halt, Alfons. Du hast mich belogen. Und das ist für mich der entscheidende Punkt. Nein. Deine Karriere. Das ist er, dein entscheidender Punkt. Nein, aber zuerst kommt die Pflicht und dann kommt noch Ewigkeiten nichts. Radikal nichts. Du, Alfons, zuvor, wie du da drinnen im Schrank warst, da habe ich dich beschützen wollen. Mich? Uns. Dich. Dich gegen mich. Ich kenne mich schon aus, Fräulein. Ich habe dich halt nicht verlieren wollen. Lieber Alfons. Herr Oberinspektor. Also das war wirklich nicht notwendig von Ihnen, dem Mann seine Karriere so leichtfertig zu gefährden. Notwendig? Und meine Karriere? Sie wollen doch nicht behaupten, dass Sie unschuldig sind. Oh nein, das habe ich mir schon längst abgewöhnt. Entschuldigen Sie. Aber jetzt muss ich lachen. Lachen Sie denn ruhig aus. Auf dem Polizeirevier. Nach Mitternacht. Der Polizist Alfons spielt mit einem Kameraden eine Partie Schach. Es regnet draußen. Du bist dran. Ach. Gehe ich daher? Geht er dahin? Gehe ich dahin? G7C3. Schach. Du auch noch. Ich gebe auf. Matt. Matt? Mir scheint, ich bin krank. Schon seit einer ganzen Zeit. Wenn ich mich niederlege, werde ich wach. Und wenn ich aufstehe, schlafe ich ein. Das sind die Nerven. Weißt, ich habe halt eine kleine Aufregung hinter mir. Dienstlich? Nein, privat. Betreffs eines Weibes. Da stellst dich hin und machst alles für so ein Menschenkind. Zahlst dir das Leben, schenkst dir deine intimsten Gefühle, deine freie Zeit, dein gutes Geld. Und das Resultat? Du bist der Lackierte. Undank ist der Weltlohn. Manchmal fange ich schon zum Grübeln an. Zum Beispiel meine erste Braut, mit der ich sehr harmonisiert habe. Die ist mir weggestorben. Die eine stirbt, die andere lügt. Lauter blutige Enttäuschungen. Ich finde keinen Menschen, dessen Liebe mir etwas gibt. Jetzt betritt ein zweiter Polizist das Revier. Und zwar bringt er den Präparator mit sich, der total betrunken ist. Der Vizepräparator ist auch dabei und ebenfalls nicht mehr ganz auf der Höhe infolge Alkoholgenusses. So, da wären wir. Nächtliche Ruhestörung und Beamtenbeleidigung. Wieso, Herr Nach? Beamtenbeleidigung? Wieso, Herr Nach? Hat er denn nicht gebrüllt und getobt und mit diesem seinen Spazierstock gegen die Rollläden getrommelt, dass die ganze Straße aufgewacht ist? Das. Hat er mir nicht gesagt, Sie Rindvieh, Sie Krummgebohrtes? Entschuldigen Sie bitte, wer aber... Wer ist schuld? Der Oberpräparator! Und nur der Oberpräparator! Schluss mit der Debatte! Was schwätzt denn der da immer von einem Oberpräparator? Naja, aber das ist es ja eben. Ich bin nämlich der Vizepräparator. Und der Oberpräparator, das ist dieser Herr da persönlich. Voriges Monat ist er avanciert, aber wenn er sich betrunken hat, vergisst er es immer wieder, dass er befördert worden ist. Jener bewusste Oberpräparator, den dieser Oberpräparator da meint, den hat ja Gott sei Dank schon längst der Teufel geholt. Der hat sich nämlich infiziert. An einem Leichnam. Aus Brünn. Jetzt aber Schluss. Setzen. Das Protokoll. Hilfe, Herr Wachtmeister. Da draußen liegt ein Fräulein drüben beim Kanal. Beim Kanal? Was für ein Fräulein? Selbstmord. Wir haben sie aus dem Wasser heraus. Das heißt nicht ich, sondern ein tollkühner Lebensretter. Mir scheint, sie lebt noch. Da! Zwei Männer, einer im Smoking, erscheinen nun und auch der tollkühne Lebensretter. Sie tragen die aus dem Kanal herausgerettete Elisabeth und legen sie auf eine Bank. Der tollkühne Lebensretter heißt Joachim und ist total durchnässt und friert ziemlich. Der eine Polizist reicht ihm eine Decke, die er sich umhängt. Alle, außer dem Präparator, beschäftigen sich nun mit Elisabeth. Auch Alfons tritt an sie heran. Er erkennt sie und starrt sie an. Es ist noch ein Funke Leben in ihr. Sofort künstliche Atmung. Kenn ich genau. Darf ich helfen? Hab zwei Semester Medizin, aber dann ist mir das Geld ausgegangen. Na los, los. Allerhand schneit. In stockdunkler Nacht im November ins Wasser springen. Aber ich erfüllte doch nur meine normale menschliche Pflicht. Zu bescheiden, zu bescheiden. Ich ging vorbei und hörte etwas in das Wasser plumpsen und sah einen silbrigen Schein. Das war ihr Gesicht. Ich sprang sofort hinein und griff zu. Ehrensache, hätte doch jeder getan. Sie auch. Natürlich. Das kommt groß in die Zeitung. Mit Fotografie. Der tollkühne Lebensretter soll leben. Hoch! Könnte ich mal telefonieren? Dort bitte. Ja. Sie hat nichts bei sich. Nur einen ungültigen Wandergewerbeschein. Wandergewerbeschein? Jawohl. Hallo. Hallo. Mama. Bist du es, Mama? Oh nein. Fürchte dich nicht, dass ich dich so aus dem Schlaf heraushol. Aber ich habe soeben einer Selbstmörderin das Leben gerettet. Tollkühn, was? Ehrensache. Komm auch in die Zeitung. Mit Fotografie. Ist doch eine unbezahlbare Reklame für die Firma. So umsonst. In der ganzen Presse. Hallo. Aber jetzt kriege ich doch dann mein Motorrad. Was? Wie? Du hast es mir doch versprochen. Werden sehen. Adieu. Altes Dromedar. Ist sie tot? Mir scheint, sie atmet. Werden sehen. Werden sehen. Sie ist es. Pfeilgerade. Diejenige, welche. Herr Staatsanwalt. So lassen Sie mir doch meine Ruhe. Aber haben Sie doch Zeit für mich, bitte. Ich muss Ihnen ja ein Geständnis ablegen. Jedes Fräulein dort ist ermordet worden. Ermordet? Ich kenne den Mörder. Was reden Sie da? Nämlich das mit dem Zollinspektor und Versicherungsinspektor. Ich habe mich geirrt, Herr Generalstaatsanwalt. So verhaften Sie mich doch und machen Sie kurzen Prozess. Seien Sie fesch, hängen Sie mich auf. Jetzt hat er seinen moralischen... Sie sah sie. Oh Gott, Ruhe. Sie erwacht. Wer bist du? Wer? Meine Wenigkeit? Da, Fräulein. Trinken Sie einen Schluck. Wer bist du? Ich? Was hast du denn da an? Wieso? Eine Uniform. Habt ihr mich denn schon wieder? Was habe ich denn schon wieder verbrochen? Nur immer mit der Ruhe. Wir sind doch zu Ihrem Schutze da. Aber sicher... Wer hat mich denn da angehaucht? So komm uns doch wieder zu sich, Fräulein. Schauen's. Man lebt nur einmal. Wer wird denn da gleich ins Wasser? Habt ihr mich wieder herausgezogen? Ja, ich. So kümmert euch doch nicht um mich. Das ist der Dank. Jetzt war ich schon fort. Und jetzt geht's wieder los. Und niemand ist zuständig für dich. Du hast so gar keinen Sinn. Jeder Mensch hat seinen Sinn im Leben. Und wenn nicht für sich selbst, dann für einen anderen. Ich nicht. Doch. Nein. Also da kann ich schon direkt wild werden, wenn mir da jemand widerspricht. Ich hab doch tagtäglich mit den Toten zu tun. Und dann denkt man doch schon ganz automatisch über den Sinn des Lebens nach. Wenn ich als Vizepräparator... Vizepräparator? Wie geht's denn dem lieben Herrn Präparator? Füttert er noch immer die Tauben? Jawohl! Die Tauben sitzen auf meinen Schultern und fressen mir aus meiner Hand. Ich habe einen Stall voll weißer Mäus und meine drei Goldfische heißen Anton, Josef und Herbert. Ich muss um mehr Autorität bitten, und zwar energisch. Man weiß es anscheinend noch nicht, wer ich bin. Ich bin der Oberpräparator, bitte ich mir aus. Und wenn ich jemanden umbringe, dann mache ich das schon mit mir selber aus. Allein mit meinem Gott. Wachtmeister! Guten Morgen, Leute! Guten Morgen, Herr Oberpräparator! Alfons? Bist du das? Alfons? Was ist denn los, Klostermeier? Kennt ihr euch? Kennen wir uns? So sag es ihnen doch, ob du mich kennst. Wir erkennen uns. Brav. Sehr brav. Was macht denn die Karriere? Was soll denn das? Später. Warum später? Ich habe Dienst, ich muss zur Parade. Parade? Vor der Residenz. Es wird bald Tag. Es ist noch dunkel. Alfons. Zwischen uns ist alles klar. Meinst du? Es ist aus. Wie einfach du fort bist. Red nicht weiter, bitte. Warum nicht? Provozier hier nicht aus der Erde heraus. Was kann dir nicht dafür, dass du ins Wasser gehst? Ich habe dir meinen Arm gereicht. Lass ihn dir abpacken, deinen Arm. Jetzt gehe ich. Nein. So lassen Sie mich doch fort. Wohin? Das geht dich nichts an. In diesem Zustand bleiben Sie da. Das ist unsere Pflicht. Ach, habt ihr mich wieder? Nicht in Haft, nur in Schutzhaft. Schutzhaft? In Ihrem Interesse? Komisch. Jetzt steht ihr da um mich herum und bringt es nicht fertig, dass man seinen Wandergewerbeschein bekommt. Sie kennt. Ich rede jetzt nicht direkt persönlich. Klotz mich nicht so an! Geh mir aus den Augen, Alfons! Sonst reiß ich mir die Augen aus! Bild dir doch nicht ein, dass ich wegen dir ins Wasser bin. Du mit deiner großen Zukunft. Bin doch nur ins Wasser, weil ich nichts mehr zum Fressen hab. Wenn ich was zum Fressen gehabt hätte, meinst du, ich hätte dich auch nur angespuckt? Schau mich nicht so an! Ruhig! Auslassen! Im Gegenteil. Auslassen, auslassen! Ruhe! Jetzt beißt sie ihren eigenen Lebensretter. Die Parade, höchste Eisenbahn. Ist noch Zeit, Klostermeier. Wort auf uns. Wir müssen doch auch. Fräulein! Was ist denn? Das ist nur so ein Schwächegefühl. Wahrscheinlich vom Magen heraus empor. Ein schwaches Herz. Magen oder Herz, gehüpft wie gesprungen. Es ist doch auch keine Kleinigkeit. Bei stockdunkler Nacht, im November, ins eiskalte Wasser. Könnte ich hier jemand Zuständigen sprechen? Zuständig? Ja, in einer dringenden Angelegenheit. Es soll ja noch schlechter werden. Aber ich lasse den Kopf nicht hängen. Da fliegen lauter so schwarze Würmer herum. Ich befürchte das Schlimmste. Sie hat es überstanden. Wahrscheinlich das Herz. Naja, wir werden es ja morgen sehen. Es war umsonst. Umsonst, du armes Menschenkind. Ich habe kein Glück. Ich habe kein Glück. Ich lebe. Ich weiß nicht, wie lang. Ich sterbe. Ich weiß nicht, wann. Ich fahre. Ich weiß nicht, wohin. Mich wundert, dass ich so fröhlich bin. Ein Dichter. Es regnet noch immer. Das wird eine verregnete Parade. Ja. Darf ich mich jetzt empfehlen?